sagt. Brumm, brumm, so macht mein Fahrrad. Brumm, brumm, wenn ich das sag. Brumm, brumm, so macht mein Fahrrad. Brumm, brumm, wenn ich das sag. Brumm, brumm macht mein Fahrrad und meine Katze macht IA. Mein Schwein spielt Mundharmonika, doch sonst ist alles klar. Als Monika mal munter war, war Mola nicht dabei. Mein Schwein hat nur auf ihr gespielt, das war eine Schweinerei. Yo, steig auf'm Fahrrad, wir gehen alle aha. Wir machen Blödelei und du bist dabei. Du hast gar kein Benzin, ich hab Malzbier im Blut. Du musst dein Dick im Benzin, das find ich super bloß. Brumm, brumm, so macht mein Fahrrad. Brumm, brumm, wenn ich das sag. Brumm, brumm, so macht mein Fahrrad. Brumm, brumm, wenn ich das sag. Brumm, brumm, so macht mein Fahrrad. Brumm, brumm, wenn ich das sag. Mein Fahrrad hat immer einen beschissenen Platten. Ohne Stock im Arsch kann man schön gewissenhaft kacken. Wir haben unsere Macken, das sind von Mackern die Bräute. Ist dein Nacken zu dick, dann brauchst du ein breiteres T-Shirt. Ich, du, SIS, wir Fahrraden. Wir haben richtig derbe Öl, ihr wollt's nicht wahrhaben. Wir treten die Pedalen so richtig durch. Die Pedalen haben schon vor unseren Füßen Furcht. Brumm, brumm, so macht mein Fahrrad. Brumm, brumm, wenn ich das sag. Brumm, brumm, so macht mein Fahrrad. Brumm, brumm, wenn ich das sag. Brumm, brumm, so macht mein Fahrrad. Brumm, brumm, wenn ich das sag. Wir treten die Pedalen, wir treten die Pedalen, wir treten die Pedalen so richtig durch.